Zum 90. Todestag des unbeugsamen revolutionären Kämpfers und des hervorragenden Leiters der antijapanischen nationalen Befreiungsbewegung Koreas, Herrn Kim Hyung-ji, wurden am 5. Juni an seine Bronzestatue in der Gemeinde Pongfa, Kreis Gangdong in der Stadt Pyongyang und an seinem Grab in Mangyong der Grenze niedergelegt. An der Bronzestatue von Herrn Kim Hyung-ji und an seinem Grab lagen die Kränze vom verehrten Genossen Kim Jong-un, dem Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, ersten Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee. An den Kranzniederlegungen beteiligten sich die leitenden Funktionäre der Partei des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, Mitarbeiter der Partei des Kabinetts, der Militärorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, werktätige Jugendliche, Studenten und Schüler. An der Bronzestatue von Herrn Kim Hyung-ji und an seinem Grab wurden die Kränze im Namen des ZK der Partei der Arbeit Koreas und anschließend im Namen der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Revolutionsschule und Bildungsorgane sowie der Partei- und Machtorgane, Werke und Landwirtschaftsbetriebe in der Stadt Pyongyang niedergelegt. An demselben Tag wurden auch an den Bronzestatuen von Herrn Kim Hyung-ji im Kreis Sakju, Bezirk Nordpyongan und im Kreis Chunggang, Bezirk Jagang, Kränze und Blumensträuße niedergelegt.